Sowohl für Mathematik als auch für Deutsch lässt sich zeigen, dass die Anforderungen in den Lehrbüchern seit den 70er Jahren kontinuierlich gesunken sind. In den Mathematikbüchern der Grundschulen wurde seit den 70er Jahren in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Anteil farbiger Bilder erheblich erhöht, während die Erklärungstiefe sank und Zahl sowie Schwierigkeitsgrad der Übungsaufgaben abnahmen. Das zeigt sich, wenn man die Standardausgaben desselben Schulbuchverlages für eine bestimmte Jahrgangsstufe über die Jahre miteinander vergleicht. Wie verheerend es um das mathematische Grundverständnis der Bevölkerung bestellt ist, zeigt ein einfacher Test. Lediglich 46% der Deutschen können aus der Aussage, dass bei einem bestimmten Medikament einer von 1000 eine allergische Reaktion hat, ableiten, dass damit die Wahrscheinlichkeit, eine allergische Reaktion zu bekommen, bei 0,1% liegt. Dass dieselbe Aufgabe nur 25% der Amerikaner lösen können, ist ein schwacher Trost. In einer Medienwelt, in der es von Prozentzahlen nur so wimmelt, Wachstumsraten, Stimmanteile, Krankenquoten, Pannenwahrscheinlichkeiten bei Autos, fehlt einem großen Teil der Bevölkerung das zum Verständnis notwendige grundlegende analytische Orientierungswissen. Da mutet es recht albern an, wenn im Gefolge der Finanzkrise gefordert wird, es müsse in den Schulen mehr wirtschaftliches Wissen vermittelt werden. Daran liegt es gar nicht. Den Engpass stellt vielmehr das analytische Grundverständnis von Risiko und Wahrscheinlichkeit dar. Es geht also um die in der Schule vermittelten mathematischen Grundfertigkeiten. Noch verheerender ist der Rückgang der Lesefähigkeit. Damit ist gar nicht einmal gemeint, dass es in Deutschland 4 Millionen funktionale Analphabeten gibt, also 5% der Bevölkerung praktisch gar nicht textverstehend lesen können. Das war schon immer so. Alarmierend ist, dass mit sinkendem Leseinteresse und abnehmender Lesehäufigkeit auf breiter Front die Fähigkeit zurückgeht, komplexe Texte zu verstehen. Das hat auch mit dem Vordringen moderner Medien zu tun und wird wohl auch durch den wachsenden Internetgebrauch nicht ausreichend kompensiert. Dort geht es ja gerade nicht darum, sich längere oder gar sperrige Texte zu erschließen. Zitat: Etwa 50% der Bevölkerung lesen kaum oder nur Zeitungen mit kurzen Artikeln und möglichst einfachen Sätzen. Zitat Ende. Nur 1/3 der Bevölkerung, Zitat, liest regelmäßig Bücher. Davon sind 70% Frauen und lediglich 30% Männer. Jene, die besonders wenig oder überhaupt nicht lesen, sitzen dafür umso länger vor dem Fernseher. Zitat Ende. Ähnlich wie die Mathematikbücher werden die Lesebücher in Deutschland seit Jahrzehnten vereinfacht. Auch vor dem klassischen Lektürekanon macht diese Entwicklung nicht Halt. Der Cornelsen Verlag hat eine Serie »Einfach klassisch« aufgelegt, die Dramen und Romane für Schulzwecke vereinfacht. Trotzdem ist im Trauerspiel des kontinuierlich sinkenden Anforderungsniveaus kein Ende abzusehen. Immer mehr Schüler sind gar nicht mehr in der Lage, gute Literatur überhaupt zu verstehen. Mängel in der text- und sinnverstehenden Lesefähigkeit machen sich auch bei zahlreichen Studenten bemerkbar. Der Tag hat für jeden nur 24 Stunden und jede Stunde, die vor dem Fernseher, im Internet oder bei einem Computerspiel verbracht wird, ist unabhängig vom Bildungsgrad für Lektüre verloren. Darum sinken Auflagen und Reichweiten der Zeitungen. Darum steigt der Anteil derer, die ein Buch selten oder nie zur Hand nehmen, und darum sinkt die durchschnittliche Zahl der gelesenen Bücher bei jenen, die überhaupt noch regelmäßig lesen. Neben den klassischen bildungsfernen Schichten wachsen bildungsferne Mittelschichten heran. Auch in Akademikerhaushalten wird immer weniger gelesen. Dies hat Folgen auch für deren Kinder, denn Lesekultur bei Kindern entwickelt sich durch das Vorbildverhalten der Erwachsenen. 1/4 der Deutschen liest aber überhaupt keine Bücher. Der Anteil der Eltern, der seine Kinder für Bücher zu begeistern sucht und ihnen ein Vorbild liefert, indem er selber regelmäßig liest, hat sich in 10 Jahren von 50 auf 25% halbiert und die Hälfte der 6- bis 13-Jährigen sagt, dass sie nie, gar nicht gern oder nicht so gern liest. Leider gilt weiter: Nur wer sich durch intensive kontinuierliche Lesepraxis ein gutes und hinreichend vernetztes Textverständnis erworben hat und zudem durch Mathematik logisch-analytisch geschult ist, verfügt über die zentralen Voraussetzungen zur verständigen Aneignung ganz unterschiedlicher Lern- und Verständnisstoffe.